Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Neuer Bürgermeister in Stolzenau, Entscheidungen zum Schloss Hoya und HSG empfängt Basinghausen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der Rat der Samtgemeinde Mitteweser hat am Mittwochabend Friedhelm Siemann bei eigener Enthaltung und einer Gegenstimme zum Bürgermeister gewählt. Damit tritt erstmals ein SPD-Mann den höchsten Sitz in der Gemeinde Stolzenau an. Er übernimmt damit die Rolle des kürzlich verstorbenen Hans-Hermann Steinmann. Neue stellvertretende Bürgermeisterin ist neben Jens Beckmeier von der SPD und Volker Speckmann von der Wählergemeinschaft nun Ute Heidmüller von der CDU. Das alte Grafenschloss in Hoya soll wieder mit Leben gefüllt werden. Hierzu wurden bereits zahlreiche Ideen gesammelt und ein Nutzungskonzept erstellt. Eine Entscheidung zum weiteren Werdegang soll in diesem Jahr fallen, berichtete Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer. Wir haben ja so ein multifunktionales Konzept. Das geht von Wohnen über Dienstleistung, über Bistro, Café, über musealen Bereich, Museum, Ausstellung, aber auch Tagungen und viele Dinge mehr. Das ist erstmal das gesammelte Potpourri und daraus wird man jetzt im Laufe des Jahres einen Beschluss fassen, was in die Umsetzung soll. Also ich tippe mal so ein bisschen auf Wohnen, ein bisschen kleine schnucklige Gastronomie und dann unsere Dienstleistung, sprich Tourismus, Heimatmuseum, Ausstellung und solche Sachen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Grant Henrik Tonne setzt sich für die ökologische Schutzstation in Winsler ein. Die Regierungskoalition um SPD und Grüne konnten den Haushalt für 2016 mit bis zu 270.000 Euro aufstocken. Damit soll die ÖSSM ihre gute und verbindende Naturschutzarbeit zusammen mit den Landkreisen, Behörden, Anliegern und Verbänden fortsetzen können. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg empfängt am Wochenende den HV Basinghausen. Die Handballer aus der Kreisstadt treffen somit als Fünfter auf den Tabellenachten. Trainer Dirk Pauling hat den Gegner bereits analysiert und weiß, seine Mannschaft einzustellen. Weil sie wirklich ein gutes Tempospiel machen, müssen unser Rückzugsverhalten muss exzellent sein, weil die machen sehr viel über erste, zweite Welle, machen sehr viel Druck aus der Abwehr heraus und da müssen wir schon möglichst schnell kompakt in die Abwehr kommen, damit wir da nicht überrannt werden. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19.30 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.